dich liebe. Und du bist niemals mein. Denn hoffnungsvolle Liebe, die macht dich zu uns fein. Ach, hätte meine Augen die deine nie gesehen, dann könnte ich wohl unter an dir vorübergehen. Auf mich, und du gehst dann auf ein, denn auf dem Voll.